Professor van Dusen auf Hannibals Spuren. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Zweiter und letzter Teil. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, meine Damen und Herren, dass Sie schon alles vergessen haben, was im ersten Teil dieser denk- und merkwürdigen Geschichte vor sich ging, aber zur Sicherheit will ich doch lieber das Wichtigste für Sie kurz zusammenfassen. Also, im November 1903 schlossen Sir Patrick Lafferty und Mr. Bessel Blott im Globetrotter Club zu London eine Wette darüber ab, wer im nächsten Jahr von ihnen auf Hannibals Spuren mit einem Elefanten über die Alpen ziehen und als erster Italien erreichen würde. Professor van Dusen und ich waren Zeuge der Wette und wir waren auch am 22. Mai 1904 in Grenoble beim Start zum Alpenübergang, der sich so ganz anders entwickelte, als ich erwartet hatte. Ein Mord geschah. Die mysteriösen Ereignisse überstürzten sich. Mein lieber Hedge, Sie wirken verwirrt. Ist das ein Wunder, Professor? Ich habe ja schon viele geheimnisvolle Fälle mit Ihnen erlebt, aber der hier schlägt alles. Ein Elefantenwärter wird erschossen, weil er rote Haare hat. Alle Beteiligten riechen nach Fleur du Mal. Eine verdächtige Menagerie zieht aus verdächtigen Motiven auf Hannibals Spuren durch die Alpen und ich muss mit als Elefantenboy und kriminologische fünfte Kolonne. Monsieur Caprice malt Murmeltiere, Mademoiselle Renard sucht Edelweiß, ein halbseitner Privatdetektiv schleicht herum, in den Felsen lauert ein Profikiller. Sir Patrick Lafferty reitet auf einem Elefanten für 12.000 Francs über die Berge und Mr. Blott, sein Konkurrent, ist spurlos verschwunden. Keineswegs, mein lieber Hedge. Ja, wissen Sie denn, wo er steckt, Professor? Selbstverständlich weiß ich das. Und was die übrigen von Ihnen angesprochenen Rätsel betrifft, so ist mir auch Ihre Lösung nicht unbekannt. Ich muss allerdings eingestehen, dass ich die ein oder andere Verknüpfung, das ein oder andere Detail mir noch nicht zur vollen Gänze enthüllt haben mag. Aus diesem Grunde wird Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen dem Beispiel der übrigen Mitwirkenden folgen und ebenfalls auf Hannibals Spuren die Alpen überqueren. Montag, 23. Mai 1904. Auf der Straße von Grenoble nach Pontcharrat zieht eine höchst ungewöhnliche Karawane des Weges. Ihr Kernstück sind die drei Wagen der Menagerie Arche Noah mit der Prinzipalin Madame Noah, dem undurchsichtigen Hindu Hare Krishna, der schönen Estelle Dupont und mit dem neuen Elefantenwärter Hutchinson Hedge. Dazu kommen ein paar kleinere Tiere und zwei Elefanten namens Magnum und Piccolo. Voraus reitet Sir Patrick Lafferty auf seinem Elefanten Hannibal. Rechts und links im Gelände suchen Monsieur Caprice und Mademoiselle Renard nach Murmeltieren bzw. Edelweiß. Den Schluss bildet ein Kleinautomobil, eine Voiturette, besetzt mit Madame Maigret und Professor van Dusen. Abends in Pontcharrat. Ich machte es mir auf den Heuballen im Elefantenwagen bequem und zog Bilanz. Unterwegs keine besonderen Vorkommnisse, dachte ich. Wenn es so bleibt, wird es eine ruhige, normale Bergtour. Ich hatte ja keine Ahnung, was vor dem Ende unserer Reise noch alles passieren würde. Vom Turm der Kirche hatte es gerade zwei geschlagen, als ein mir sehr vertrautes Geräusch die Stille der Nacht durchdrang. Ein Geräusch aus dem Pferdestall des Hotel du Commerce. Halt! Bleib stehen, Schurke! Als ich den Pferdestall erreichte, bot sich mir im Schein einer Petroleumlampe dieses Bild. Elefant Hannibal scharrte und wackelte nervös mit dem Kopf. Sir Patrick schnaubte vor Wut und Professor van Dusen in Nachtgewand und Nachtmütze beugte sich über einen Blecheimer. Den hat der Kerl mitgebracht, Professor. Welcher Kerl, Sir Pat? Na, der sich hier eingeschlichen hat. Der Kerl mit der Maske. Beruhigen Sie sich und berichten Sie, Sir Patrick, präzise, detailliert. Und von Anfang an. Sehr richtig, meine Fitch. Nun, Sir Patrick? Also, vor ungefähr 5 Minuten bin ich aufgewacht. Ich hatte so ein merkwürdiges Gefühl und dachte, ich sollte mal nach Hannibal sehen. Ich gehe runter, mache die Stalltür auf und da sehe ich diesen Maskierten, wie er gerade Hannibals Rüssel in den Eimer tuckt. Ich natürlich gleich auf ihn los. Er will weg, ich halte ihn fest, er reißt sich los, ich verpasse ihm noch eine rechte Gerade voll aufs Auge. Dann ist er draußen. Hinterher konnte ich nicht. Ich musste mich doch um Hannibal kümmern. Ja. Ruhig, Alter. Ruhig, so ist das. So. Und jetzt sind Sie dran, Professor. Was ist in dem Eimer? Großenteils schlichtes H2O. Wasser. Jedoch vermischt mit... Riechen Sie es, Herr Mitch? Etwa Fleur du Mal? Nicht doch. Sperren Sie die Nase auf. Schnaps. Kein Whisky, kein Cognac. Absinth. Betrunken wollte er ihn machen, der Schuft. Das ist noch nicht alles, meine Herren. Wie meine Zunge mir verrät, enthält die Mixtur des Weiteren das aus dem Samen des Ricinus communis gewonnene Glycerid der Ricinolsäure C18H34O3, vulgo Ricinusöl. Da will jemand Ihren Hannibal gründlich außer Gefecht setzen, Sir Patrick. Und ich kann mir auch denken, wer dahinter steckt. Wie dem auch sei, Sir Patrick, ich rate Ihnen, die Nächte bis zur Ankunft in Italien in der Nähe Ihres Reittiers zu verbringen. Da können Sie Gift drauf nehmen, dass ich das tue, Professor. Erschien Monsieur Caprice zum Frühstück mit einer dunklen Brille. Er habe durch die unablässige Ausschau nach Murmeltieren seine Augen überstrapaziert, sagte er. Ansonsten redete er ausnahmsweise wenig. Es vergingen 3 Tage und 3 Nächte. Die Karawane zog am Tage weiter durch die Berge und machte nachts Stationen in Epierre, Saint-Jean-de-Maurienne und Modane. Die Route wurde unwegsamer, die Luft dünner, das Interesse der Alpenbewohner an der Menagerie nahm noch mehr ab. Madame Noah wirkte trotzdem ausgesprochen zufrieden. Und der gute Hare Krishna explizierte auch ohne Publikum munter weiter. Schauen her, bitte schön, Damen und Herren. Wie schneidet Kapuziner auf eine putzige Grimasse? Wie sich Fettläuse in Pelz und verzehrt mit großer Vergnüglichkeit. Ist diese Tier billig zu halten, weil sie frisst eigene Ungeziefer und nicht benötigt andere Speise? Monsieur Caprice wurde dem scheuen Murmeltier zeitweilig untreu und fuhr als Anhalter bei der Menagerie mit, genauer im Kleintierwagen des Hare Krishna. Vielleicht malte er das kuriose Chamäleon oder die betriebsame Beutelratte. Mademoiselle Renard war hartnäckiger. Jeden Morgen strampelte sie hinaus ins raue Gelände und erst am Abend ließ sie sich wieder blicken, mit enttäuschter Miene. Noch immer kein Glück, Mademoiselle? Leider nein, Monsieur le Professeur. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Recht so. Sie werden sie schon noch finden, Ihrer Soldanella Albina. Ihr Edelweiß, Mademoiselle. Oh ja, ja natürlich. Vielleicht morgen am Cheval Noir. Was mich betrifft, meine Damen und Herren, ich war damals so fleißig wie selten in meinem Leben. Sie haben ja keine Ahnung, was ein Elefantenwärter so alles zu tun hat. Zuerst füttern, Riesenmengen Heu, Brot, falls vorhanden, Wasser tonnenweise. Dann pflegen, die Haut bürsten, waschen, einfetten, die Hufe mit einem speziellen Messer beschneiden und mit einer Raspel glattschleifen. Schließlich das Schlimmste, das Ausmisten. Können Sie sich vorstellen, was ein Elefant im Laufe eines Tages hinter sich lässt? Und ich hatte zwei Elefanten. Manchmal, wenn ich die schwere Schaufel kaum noch hochkriegte, fuhr Madame Maigret ganz nah an den Elefantenwagen heran, damit der Professor mir ein Wort der Aufmunterung zukommen lassen konnte. Ein Akt des Mitgefühls, auf den ich liebend gern verzichtet hätte. Hallo, Mr. Heck. Wie sieht's aus? Wunderbar! Wacker, wacker, mein lieber Hedge. Die Tatsache, dass Sie eine vom zoologischen Standpunkt hochinteressante Tätigkeit ausüben dürfen, muss Ihnen ein Gefühl tiefer innerer Befriedigung gewähren. Fast wäre ich versucht, Sie zu beneiden. Ah ja? Wollen wir tauschen? Achtung, Kopf einziehen! Hier kommt eine Ladung Elefantenmist! Nee, passen Sie doch auf, wo Sie hinschaufeln. Merkwürdig sagen, wenn ich keine Dame wäre. Hedge, ist es Ihnen gelungen, etwas zu eruieren? Etwas kriminologisch Bedeutsames, meine ich. Nein, keine Zeit! Nach Füttern und Pflegen und Ausmisten kam die angenehmere Seite der Elefantenwartung an die Reihe. Die Dressur. Angenehm nicht zuletzt wegen meiner Lehrmeisterin, der schönen Estelle Dupont. Wir hatten alle viel Spaß, Estelle, Magnum, Piccolo und meine Wenigkeit. Vor allem Magnum erwies sich als ein überaus gelehriges Tier, das sehr schnell begriff, was ich ihm beibrachte. Ein Steinschlag, direkt an der Straße, aus heiterem Himmel, bei Windstille und bestem Wetter. Genau in dem Moment, als Sir Patrick Lafferty auf Hannibal vorbeiritt. Und die Steinlawine hätte ihn todsicher erwischt, wenn er nicht geistesgegenwärtig den Elefanten sofort gebremst und dann ganz schnell den Rückwärtsgang eingelegt hätte. Mysteriöser Zwischenfall Nummer 2. Der dritte folgte schon am nächsten Tag. Vor uns fiel ein Schuss und als die Wagen um die nächste Kurve bogen, sahen wir, dass Hannibal am linken Straßenrand stand, direkt unter einer überhängenden Felswand. Sir Patrick war abgestiegen und fuchtelte mit einem Revolver herum. Brrr, haben Sie geschossen, Monsieur? Nein, Madame, ich war das Ziel. Zum Glück hatte ich mich gerade vorgebeugt, um Hannibal auf den Hals zu klopfen, sonst wäre ich jetzt tot. Ich habe ganz deutlich den Luftzug der Kugel am Rücken gespürt. Sie kam von links oben. Der Schütze muss am Hang auf der Lauer gelegen haben. Jetzt ist er sicher über alle Berge. Im wahrsten Sinne des Wortes. Haben Sie ihn gesehen, Sir Patrick? Leider nicht, Mr. Hedge. Ich bin mit Hannibal schnell in Deckung gegangen. Und bis ich dann aus dem Sattel war und mich umsehen konnte, da war es zu spät. Am Abend darauf, dem letzten Abend unserer Reise, hatte ich endlich Glück. Ich konnte meine Aufgabe als kriminologischer Spürhund erfüllen und für Van Dusen was rauskriegen. Wir hatten die Wagen auf dem Marktplatz der kleinen Stadt Modan abgestellt. Die meisten von uns waren schon beim Abendessen im Wirtshaus zum Kreuz von Savoyen. Ich war zurückgeblieben. Piccolo hatte sich bei der Dressur den Rüssel verletzt. Ich schmierte ihm Salbe auf die Wunde und tröstete ihn. Als ich aus dem Elefantenwagen stieg, hörte ich leise Stimmen aus dem Nachbarwagen. Und was ich hörte, war so interessant, dass ich näher heranschlich, um besser lauschen zu können. Die Sprecher waren Monsieur Caprice und Hare Krishna. Beide waren kaum wiederzuerkennen. Der Hindu hatte das Radebrechen aufgegeben und der Maler die großen Töne. Was haben Sie sich dabei gedacht, Sie Idiot? Sie sollen Lefferty aufhalten. Von Umbringen habe ich nichts gesagt. Aber Monsieur, das war ich nicht. Was denken Sie von mir? Nur das Schlechteste. Darum habe ich Sie hier engagiert. Und wenn Sie schon schießen, dann treffen Sie gefälligst. Morgen haben Sie die letzte Chance, sich Ihre Prämie zu verdienen. Ich tue, was ich kann, Monsieur. Das will ich hoffen. Freitag, der 27. Mai 1904. Mittags. Nur noch wenige Stunden und wir waren am Ziel, an der italienischen Grenze. Es ging schon leicht bergab. Menschen und Tiere spürten neue Energie. Die Pferde wurden schneller und auch Hannibal legte noch einen Zahn zu. Ich hatte ausnahmsweise mal nichts zu tun, saß in der offenen Tür des Elefantenwagens, ließ die Beine baumeln und unterhielt mich mit dem Professor, der in der Voiturette daneben herfuhr. Schon in der Nacht war er von mir über das merkwürdige Zwiegespräch im Kleintierwagen informiert worden. Nicht, dass es ihn überrascht hätte. Im Gegenteil, mein lieber Hedge. Was Sie aufschnappten, bestätigt aufs Präziseste meine Vermutung. Ach, und die Wären, Professor? Alles zu seiner Zeit, mein lieber Hedge. Was glauben Sie denn? Von Caprice und Hare Krishna? Dass beide nicht astrein sind. Vielleicht ist Caprice der Typ von der Mord GmbH. Was Sie nicht sagen, mein lieber Hedge. Wie kommen Sie darauf? Na, er riecht nach Fleur du Mal. Nicht nur er, Mr. Hedge. Und den zusammenlegbaren Karabiner könnte er in der Hülle seiner Staffelei haben. Wieder ein Schuss voraus. Madame Maigret gab Gas, ich sprang kurz entschlossen über und fuhr auf dem Seitenblech mit. Wir überholten die beiden anderen Wagen der Menagerie und Sir Patrick auf Hannibal. Ihm hatte der Schuss diesmal nicht gegolten. Einige hundert Meter weiter, an einer Stelle, wo Felsen rechts und links in die Straße ragten und sie noch enger machten, lag ein toter Mann im Geröll. Caprice! Das ist Caprice! Schusswunde in der Schläfe. Kleines Kaliber, wie bei Pierre Dupont. Man wird ihn vermissen, am Montmartre. Glauben Sie, mein lieber Hedge, öffnen Sie die Staffeleitasche. Was finden Sie, ein Gewehr? Nein, Professor, eine Staffelei. Ganz sauber. Völlig neu. Niemals benutzt. Sehen Sie, Professor, das hatte er in der Brusttasche. Ein Reisepass der Französischen Republik. Ausgestellt auf Gustave Brissac. Was Sie nicht sagen. Hier steht es, schwarz auf weiß. Die Personenbeschreibung trifft in allen Details auf den Toten zu. Das heißt, Octave Caprice, der Tiermaler, war in Wirklichkeit der Privatdetektiv Gustave Brissac? Hätte ich nie gedacht. Natürlich nicht, mein lieber Hedge. Ich frage mich, was er im Schilde geführt hat. Was meinen Sie, Madame Maigret? Wer hat ihn umgebracht? Natürlich der Profikiller von der Mord GmbH, wer immer das sein mag. Aus welchem Grund? Unter uns, Mr. Hedge. Ja? Ich weiß es nicht. Sie etwa? Keinen Schimmer. Aber ich bin sicher, der Professor kann es uns verraten. Apropos, Professor, was suchen Sie? Die Patronenhülse, mein lieber Hedge. Und voilà. Hier ist sie schon. Winchester 22 Automatik. Wie bei Dupont. An der Hülse haftet ein leichter Duft. Fleur du Mal von Fion? Was sonst, Madame? Der Fall ist klar. Sie kennen den Mörder? Und wissen, warum... Ich weiß alles, Madame Maigret, mein lieber Hedge. Ein prinzipiell simpler Prozess der Elimination. Elimination, Mr. Hedge. Die Aussonderung unpassender bzw. unzutreffender Elemente oder Personen. Ist das sowas wie 2 plus 2 ist 4? Nicht ganz, mein lieber Hedge. In diesem Fall heißt die Formel 4 minus 3 gibt 1. Immer und überall. Mal was Neues. Ansonsten aber alles wie gehabt. Der Fall war gelöst. Der Meister hatte den vollen Durchblick. Der Assistent war mit geistiger Blindheit geschlagen. Und was jetzt folgen würde, war auch klar. Die große kriminologische Aufklärungsschau mit Professor Van Dusen in seiner liebsten Rolle. Ganz so weit waren wir allerdings noch nicht. Sir Patrick ritt heran. Etwas später folgten die Wagen der Menagerie und auch Mademoiselle Renard radelte aus dem Gelände zurück zur Straße. Immer noch ohne Edelweiß. Die Leiche wurde in den Kassenwagen gelegt, trotz des Protestes von Madame Noah. Dann zogen wir weiter. Wir blieben eng beisammen, vorsichtshalber. Aber es kam zu keinen weiteren Zwischenfällen. Gegen 3 Uhr nachmittags erreichten wir die Passhöhe des Col de Clapier. Wir hielten und bewunderten die Aussicht. Unter uns, am Ende der Serpentinenstraße, lag die Grenzstation. Die französische und die italienische Fahne flatterten im leichten Wind. Dahinter unendlich und unübersehbar die weite Poebene. Am östlichen Horizont ein grauer Fleck, Turin. Wir drehten uns um und blickten zurück auf die grandiose Kette der westlichen Alpen vom Mont Cenis über den Galibier zum Mont Genèvre. Etwas abseits hatte Van Dusen kurz mit Madame Maigret und Sir Patrick Lafferty konferiert. Nun schwang er sich auf eine leicht erhöhte Felsplattform. Nicht der atemberaubenden Aussicht wegen, daraus machte er sich bekanntlich überhaupt nichts. Was ihn aufs Podest brachte, war die Kriminologie und seine Eitel. Meine Damen, meine Herren. Ich meine natürlich sein starkes Selbstwertgefühl. Allerdings, ein bisschen schien er sich der Szenerie doch bewusst zu sein. Vor einer solchen Kulisse hatte er noch nie seinen Aufklärungsvortrag gehalten. Von dieser Plattform aus, meine Damen und Herren, präsentierte im Oktober des Jahres 218 vor Christus der große Hannibal seinem Heer nach der erfolgreichen Überquerung der Alpen Italiens gelobte Gefilde. Ein geschichtsschwangerer Ort also, an welchem ich Sie ein wenig zu verweilen ersuche. Ah, wozu denn, Monsieur le Professeur? Wir wollen weiter. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Über Hannibal? Mitnichten, Madame. Es handelt sich um eine Geschichte aus sehr viel neuerer Zeit. Doch blutig ist sie auch. Und Elefanten spielen auch in ihr eine große Rolle. Machen Sie es sich bequem, meine Damen und Herren. Leihen Sie mir Ihr Ohr. Ach. Madame Noah zog zuerst ein Gesicht und dann aus ihren Unterröcken eine Cognacflasche. Sie blieb auf dem Kutschbock sitzen, ebenso Hare Krishna. Estelle Dupont stellte die Bremse fest und ging in den Elefantenwagen, damit Magnum und Piccolo sich nicht beunruhigten. Mademoiselle Renard ließ sich auf einem glatten Stein nieder, den sie vorher sorgfältig abgewischt hatte. Madame Maigret setzte sich daneben. Sir Patrick Lafferty lehnte sich im Sattel zurück. Ich hielt mich in der Nähe des Professors. Vielleicht würde er ja seinen Assistenten brauchen. Wir warteten, teils gespannt, teils irritiert, teils in Angst. Van Dusen hob die Hand. Meine Damen, meine Herren, eine Person unter uns ist ein Mörder. Was? Ein Doppelmörder. Seine Opfer sind Pierre Dupont und jener angebliche Tiermaler, welcher sich Octave Caprice nannte. Angeblich? Caprice hieß nicht Caprice. Er hieß Brissac. Und er war kein Tiermaler, er war ein privater Detektiv von höchst zweifelhaftem Ruf. In der Tat. Unserer Reisegruppe hatte er sich angeschlossen, um einen Auftrag auszuführen. Den Auftrag, Sie, Sir Patrick, daran zu hindern, mit Ihrem Hannibal die vor uns liegende Grenze zu passieren. Plot. Ganz klar, der hat ihm den Auftrag gegeben. Brissac, das muss man ihm lassen, gab sich Mühe. Zunächst versuchte er, Sir Patrick seines Reittiers zu berauben. Er bereitete eine mörderische Mixtur aus Absinth und Rizinusöl zu, welche er heimlich des Nachts Hannibal zu applizieren. Tierquäler! Das habe ich dem Kerl versalzt. Brissac war es vermutlich auch, der zwischen Epierre und Saint-Jean de Maurienne den Steinschlag auslöste. Und den Tag darauf hat er auf mich geschossen. Sie irren, Sir Patrick. Na no. Der gestrige Attentäter war nicht der falsche Caprice. Wer denn dann? Es war vielmehr die Person, welche Dupont und Brissac ermordete. Auch diese Person hatte, wie der private Detektiv, einen Auftrag auszuführen. Es handelt sich bei ihr um einen professionellen Mörder, einen Mitarbeiter des Büros für außergewöhnliche Maßnahmen, besser bekannt als Mord GmbH. Zweifellos haben Sie, meine Damen und Herren, schon von dieser berüchtigten kriminellen Organisation gehört. Ja, ja, haben wir, Monsieur. Welche Auftrag haben Mörder, bitteschön? Natürlich den Sir Patrick Lafferty zu töten. Mich? Meinen Sie, dass da auch Plot dahinter steckt, Professor? Ganz und gar nicht, Sir Patrick. Von den finsteren Aktivitäten der Mord GmbH hatte Blott keinerlei Kenntnisse. Wenn nicht Blott, wer dann? Vor wenigen Minuten habe ich Sie über Ihre Familienverhältnisse befragt, Sir Patrick. Ja. Sie seien ledig und kinderlos, so informierten Sie mich. Ihr nächster Verwandter sei ein Neffe. Mickey Lafferty, der Sohn meines verstorbenen Bruders. Ein Nichtsnutz, ein Faulpelz, ein Alkoholiker. Und dieser Tunichtgut wird alles erben, was ich besitze. Ein Jammer, aber was soll ich machen? Blut ist dicker als Wasser. Wenn Sie weiterhin extravagante Reisen unternehmen, Sir Patrick... Ganz bestimmt werde ich das, Professor. Und vor allem, wenn Sie Ihr gesamtes Vermögen als Wetteinsatz riskieren, wird das Erbe Ihres Neffen aller Voraussicht nach aus wenig mehr als ihrem Adelstitel bestehen. Zumindest hat Michael Lafferty hinreichend Grund, dies zu befürchten. Und darum hatte der Mord GmbH den Auftrag gegeben, den teuren Onkel aus dem Weg zu räumen, bevor er womöglich alles am Blatt verliert. Habe ich recht, Professor? Mit großer Wahrscheinlichkeit, mein lieber Hedge. Die endgültige Bestätigung Ihrer These wird uns, wie ich zuversichtlich hoffe, in Kürze zuteil. Eins ist mir nicht klar, Professor. Wenn dieser Profikiller Sir Patrick töten sollte, warum hat er es nicht getan? Warum hat er stattdessen Dupont und Brissac umgebracht? Ja, eben. Brissac wurde ganz ohne Zweifel als unliebsamer Zeuge beseitigt. Ach so. Ja, er war vorausgeeilt, um die letzte Gelegenheit zu nutzen, einen Plan gegen Sir Patrick in die Wege zu leiten. Dabei stieß er, so nehme ich an, auf den Mörder, welcher ebenfalls noch einmal versuchen wollte, seinen Auftrag auszuführen. Brissac schöpfte Verdacht, vielleicht beobachtete er den Mörder beim Zusammensetzen des Karabiners und wurde erschossen. Das klingt plausibel. Was Dupont betrifft, mein lieber Hedge, Sie werden sich erinnern, dass ich Ihnen bereits vor 4 Tagen gesagt habe, Dupont musste sterben, weil er rote Haare hatte. Und bereits vor 4 Tagen habe ich das nicht verstanden, Professor. Passen Sie auf, mein lieber Hedge. Stellen Sie sich vor, Sie seien von Beruf Mörder. Schwierig, aber ich versuch's, Professor. Geben Sie sich ein wenig Mühe, Hedge. Sie streifen bei Grenoble durch die Fluren und warten auf Ihr Opfer. Das heißt auf Sir Patrick Lafferty mit seinem Elefanten. Sehr richtig. Plötzlich erblickten Sie auf der Straße von Marseille einen Mann, einen rothaarigen Mann, welcher einen Elefanten führt. Sie kennen Sir Patrick nicht, aber er ist Ihnen genau beschrieben worden. Wahrscheinlich hat man Ihnen auch ein Bild von ihm gezeigt. Sie sind sicher, Sie haben Sir Patrick Lafferty vor sich. Sie pirschen sich heran, zielen, töten ihn mit einem Schuss. Ach, und dann geht der Elefant auf mich los und ich muss ganz schnell weglaufen. Und Sie erfahren erst später, dass Sie den Falschen erschossen haben. Sie sehen sich gezwungen, Ihrem Opfer durch die Alten zu folgen, um eine neue Möglichkeit zur Ausführung der Tat zu suchen. Haben Sie es nun verstanden, mein lieber Hedge? Voll und ganz, Professor. Der Mörder hätte sich den Irrtum ersparen können, wäre er in der Lage gewesen, den indischen Elefanten des Monsieur Dupont von Sir Patricks afrikanischem zu unterscheiden. Doch seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse sind offensichtlich mangelhaft. Umso verwunderlicher, dass er sich eine falsche Identität aus dem Bereich der Botanik zugelegt hatte. Ja, Botanik. Eine Sammlerin von Alpenpflanzen, welche glaubt, Soldanella alpina, das Alpenglöckchen, sei die lateinische Bezeichnung für das Edelweiß. Gnaphalium leontopodium muss sich verdächtig machen. Das war ein schwerer Fehler, Mademoiselle Renard. Was? Das ist doch nicht möglich. Mein lieber Hedge, begeben Sie sich unauffällig zum Elefantenwagen. Richten Sie Mademoiselle Dupont aus. Sie möge die Rampe anlegen und auf mein Kommando Magnum ins Freie führen. Verstanden? Alleise. Sie machen einen Fehler, Professor van Dusen. Was wollen Sie von mir? Wie kommen Sie dazu, eine derart schwerwiegende Anschuldigung gegen mich zu äußern? Ich habe eliminiert, beste Mademoiselle. Und Sie sind als Einzige übrig geblieben. Was soll das heißen? 4 Personen unserer kleinen Reisegesellschaft bevorzugen das Parfum Fleur du Mal von der Firma Fior. Unter ihnen befindet sich der Mörder. Während Caprice Brissac erschossen wurde, was ihn selbst jedes Verdachts enthebt, hielten sich sowohl Madame Noah als auch Hare Krishna in ihrem Wagen auf, in erheblicher Entfernung vom Tatort. Ja, weit weg. Außer den Genannten benutzten nur Sie, Mademoiselle Renard, Fleur du Mal. Sie sind die Mörderin. Das ist Ihr Beweis, Professor. Lächerlich. Kein Gericht der Welt würde mich auf eine derart dürftige Konstruktion hin verurteilen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich werde jetzt mein Fahrrad besteigen und diesen Ort verlassen. Auf der Suche nach Edelweiß, Mademoiselle? Oder nach Alpenglöckchen oder Berghahnfuß, Professor. Was ich so finde. Nehmen Sie wieder Platz, Mademoiselle Renard. Ich wünsche Ihnen, einen Tatzeugen zu präsentieren. Tatzeugen? Unsinn. Das ist ein Bluff, Professor. Jemanden, der den Mord an Pierre Dupont genau beobachtet hat. Mademoiselle Dupont, lassen Sie Magnum aus dem Wagen. Hilfe! Halten Sie die Bestie fest! Magnum kam aus dem Wagen. Das helle Licht irritierte ihn. Er schüttelte den Kopf. Dann sah er Mademoiselle Renard. Er trompetete wütend und stampfte auf sie zu, unaufhaltsam, erbarmungslos. Die Mörderin griff nach ihrer Botanisiertrommel, aber die hatte Madame Maigret inzwischen an sich genommen. Mit erhobenen Händen und angstverzerrtem Gesicht wich die Mörderin zurück. Der Elefant starrte sie aus kleinen, bösen Augen an, schlang den Rüssel um ihre Taille, hob sie hoch, bewegte sich mit ihr langsam zum Straßenrand. Und da hielt er sie mit dem Rüssel über den Abgrund. Er lässt mich fallen, Hilfe! Und tun Sie doch was! Stoppen Sie das Tier, Mademoiselle Dupont! Nein, Professor! Diese Frau hat meinen Vater getötet. Ich überlasse sie Magnum. Nein! Da muss ich wohl. Magnum! Festhalten! Brav, Magnum! Das werde ich dir niemals verzeihen, Hutchinson. Man muss doch Mensch bleiben, Estelle. Was jetzt, Professor? Ich will runter! Warum nicht, Mademoiselle? Doch vorher legen Sie ein Geständnis ab. Nicht, dass es noch unbedingt nötig wäre. Das Verhalten des Elefanten beweist, dass er Sie eindeutig als die Mörderin seines geliebten Herrn identifiziert hat. Außerdem haben wir noch Ihre Botanisiertrommel. Öffnen Sie sie, Madame Maigret. Nun, was finden Sie? Etwa Alpenpflanzen? Natürlich nicht, Professor. Laub und Kolben eines Winchester-Kleinkaliber-Karabiners, Modell 1903. Gestehen Sie, Mademoiselle Renard. Wenn Sie sich weiterhin weigern, werde ich zu meinem größten Bedauern gezwungen sein, Magnum freie Hand zu lassen. Sie meinen freien Rüssel, Professor. Nein, nein, nur das nicht. Ich gestehe... Ja, ich arbeite für die Mord GmbH. Ja, ich sollte Sir Patrick Lafferty töten. Ja, sein Neffe hat unsere Firma damit beauftragt. Ich habe mein Bestes gegeben. 3 Mal habe ich es versucht, aber ich hatte immer unglaubliches Pech. Ja, ich habe diesen Dupont mit Lafferty verwechselt. Gestern beim 2. Versuch habe ich nicht getroffen. Und heute kommt mir dieser Trottel Caprice in die Quere. Gerade als ich meine Vorbereitungen treffe. Was sollte ich machen? Ich muss den erschießen. Ich habe alles gesagt, Professor. Lassen Sie mich runter, bitte. Hedge? Alles klar. Magnum. Setz ab. Hörst du nicht? Absetzen, habe ich gesagt. So ist es gut. Brav, mal genommen. Überführte und geständige Mörderin ließ sich widerstandslos von Madame Maigret fesseln. Und die schnürte und knotete gründlich, nach allen Regeln der Kunst, wie sie es im Korrespondenzkurs für Privatdetektive und solche, die es werden wollen, gelernt hatte. Wir anderen standen herum, sahen zu, redeten, wunderten uns und bewunderten Professor van Dusen, der sich das gern gefallen ließ. Sie kennen ihn ja, meine Damen und Herren. Plötzlich fiel Madame Noah was auf. Wo ist Magno? Mein Elefant ist weg. Da unten läuft er. Auf der Serpentinenstraße. Richtung Grenze. Und wer ist das da auf seinem Rücken? Sieht aus wie der Hindu. Genau, das ist Hare Krishna. Was ist denn in den gefahren? Sagen Sie, Sir Patrick, ja. Wollen Sie hier noch länger tatenlos herumstehen? Was meinen Sie, Professor? Schwingen Sie sich auf Ihren Hannibal. Reiten Sie Magnum nach, so schnell Sie können. Oder wollen Sie, dass Ihr Konkurrent als erster die Grenze zu Italien überschreitet? Mein Konkurrent? Hare Krishna? Alias Basil Blood, Bankier aus London, welcher kurz davor steht, die Wette zu gewinnen. Ach, dieser Schuft, dieser Betrüger. Helfen Sie mir in den Sattel, Mr. Hedge. Ja, mit Vergnügen, Sir Patrick. Hopp, hopp. Los, Hannibal. Jawohl, meine Damen und Herren. Hare Krishna, der radebrechende indische Explikateur, war der ehrenwerte Mr. Basil Blood. Er hatte sich braun angemalt, seine Glatze unter einem Turban versteckt und keiner hat ihn erkannt. Bis auf den Professor natürlich. Der hatte ihn schon bei unserem Menageriebesuch in Grenoble durchschaut und sich die ganze unsaubere Intrige zusammengereimt. Blood war in London ab und in Südfrankreich wieder aufgetaucht. Hier suchte er eine wandernde Menagerie mit Elefanten. Er fand sie in der Arche Noah, steckte der Prinzipalin einige tausend Francs zu und bewog sie, nur einen Teil ihres Tierbestandes zu Schiff nach Italien zu transportieren und mit dem Rest, vor allem mit den Elefanten, über Land zu ziehen, durch die Alpen, auf Hannibals Spuren. Blood zog mit, verkleidet als Hindu, inkognito, um Sir Patrick zu täuschen und ihm zuvorzukommen. Zu allem Überfluss gab Blood auch noch dem windigen Privatdetektiv Brissac den Auftrag, seinen Konkurrenten nach Kräften zu behindern. Äußerst unsportlich, wenn Sie mich fragen, meine Damen und Herren. Und jetzt sah es so aus, als würde Blood die Wette gewinnen. Rücksichtslos trieb er Magnum bergab. Durch die Serpentinen Richtung Grenzstation. Sir Patrick und Hannibal strengten sich mächtig an, aber der Vorsprung des falschen Hindu war zu groß. Ein Gauner trickste einen fairen Sportsmann aus. Und wir mussten ohnmächtig zusehen. Ohnmächtig? Sie unterschätzen sich, mein lieber Hedge. Tue ich das, Professor? Reitet Blood nicht einen Elefanten, welcher Ihnen, mein lieber Hedge, wie wir alle bezeugen können, aufs Wort gehorcht? Aber ja doch! Magnum! Auf die Hinterbeine! Hoch, Magnum! Brav, Magnum! Guter Elefant! Da, Blood kann sich nicht mehr halten. Er fällt! Platsch! In den Bergbach! Gut, nass! Sir Patrick ritt am abgeworfenen Konkurrenten vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Ein paar Minuten später passierte er hoch zu Elefant die Grenze und winkte den staunenden Zöllnern leutselig zu. Ich rief Hurra, Madame Maigret fiel mir im Überschwang der Gefühle um den Hals und Professor Van Dusen lächelte wohlwollend. Mi ficar tutta notte portar volle van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van. Ein Reporter ist immer im Dienst. Noch an der Grenze bat ich Sir Patrick um ein Interview. Nur zu, Mr. Hedge. Schießen Sie los. Erste Frage. Wie fühlt sich der Gewinner der historischen Hannibal-Wette nach seinem Sieg? Bevor ich auf Ihre Frage eingehe, Mr. Hedge, drängt es mich, in diesem erhabenen Moment meinem getreuen Elefanten Hannibal zu danken. Er hat mich durch dick und dünn begleitet, über Berg und Tal getragen, durch mannigfache Hindernisse und Gefahren. Augenblick, und außerdem Augenblick, möchte Sir Patrick, bitte, ich will mich nur schnell von der Arche Noah verabschieden. Einen Moment bitte, machen Sie es gut, Madame Noah. Hoffentlich finden Sie bald einen neuen Elefantenwärter. Ha, aus dem Weg, Kretel! Depol Estelle! Ich will dich nie wiedersehen, Hutchinson. Ja. Tschüss, Magnum! Tschüss, Piccolo. Naja. Wenn wir diesen kuriosen Fall schon nicht mit dem Anfang angefangen haben, meine Damen und Herren, dann wollen wir ihn doch wenigstens mit dem Schluss abschließen und alle losen Fäden ordentlich aufwickeln. Mademoiselle Renard starb noch vor ihrem Prozess im Gefängnis. Herzinfarkt hieß es, aber man munkelte, die Mord GmbH habe ihre Hand im Spiel gehabt. Während Blott mit Schimpf und Schande aus dem Globetrotter-Club flog, wurde Sir Patrick Lafferty gebührend gefeiert. Leider war es ihm nicht vergönnt, seinen großen Plan auszuführen und den Nordpol per Luftschiff zu erreichen. Beim Training im Ballon über Irland beugte er sich zu weit über die Brüstung und verlor das Gleichgewicht. Neffe Michael freute sich zu früh. Onkel Patrick hatte ihn enterbt und seinen ganzen Besitz der Königlichen Geographischen Gesellschaft zu London vermacht. Professor Van Dusen auf Hannibals Spuren. Kriminalhörspiel von Michael Kruse. Mit Friedrich W. Bauschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als sein Begleiter und Chronist Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen Horst Bollmann, Werner Rehm, Eva-Maria Miener, Max Volkert Martens, Ingrid Kehler, Helga Lehner, Christina Schäfer, Klaus Piontek und Klaus Jepsen. Redaktion Thorsten Enders. Regieassistenz Sylvia Rauer. Schnitt Christa Rabbel und Corinna Gregg. Ton Georg Fett. Regie Rainer Klute. Damit bin ich am Ende, meine Damen und Herren. Bis auf eine kleine Frage, die ich Ihnen gerne noch stellen würde. Mit 37 Elefanten zog Hannibal in die Alpen. Wissen Sie, wie viel davon am anderen Ende herauskam? Na? Ein einziger. 36 waren auf der Strecke geblieben. So gesehen hat der Elefantenwärter Hutchinson Hedge mehr Erfolg als der große Hannibal. Das ist doch was. Produktion Deutschlandradio Berlin 1995.